señores, mucho que tal. Na, wie geht's, meine Damen, meine Herren? Herzlich willkommen zur Podcast-Nummer, jetzt Nummer einfügen. Ich hoffe... Boah, Ansgar, die Zeitung, ne? Ey, das hat gerade einfach so die Hammer-Resonanz bei mir hervorgeführt. Ey, das ist ja gut. Ich leg sie ja schon weg. Gut, wie wir alle hören könnt, seht ihr nichts. So, das hat natürlich für viele Leute jetzt sehr viel Sinn gemacht, hat aber damit zu tun, wir haben jetzt einfach mal aufgrund von Mehrheitsbeschwerden jetzt einfach mal kurz zeitweise den Streamer ausgesetzt und machen das jetzt mal wieder nur Full Audio. Herzlichen Dank für alle, die das möglich gemacht haben. Wir danken unseren Sponsoren, die wir nicht haben, und wir danken unseren Partnerships, die wir noch eingehen werden. Warum habe ich mich überhaupt jetzt angezogen? Das verstehe ich. Also aufgenommen wird, kannst du doch gern wieder ausziehen. Also mir ist das egal. Also aufgenommen wird, ist das egal. Du musst 1000 Kilometer laufen, bis du einen finden, den das stört. Bis du einen finden wirst. Was für ein Kompliment! Nein, da muss die 1000 Meter gehen. Oder? Warte. Ja, über sieben Brücken musst du gehen. Nee, noch nicht mal. Nee. Andrea, halt's Maul. Der halt die Schnauze. Ja. Jedenfalls, hallo, willkommen. Wie geht's? Ich hoffe, allen gut. Ich hoffe, wir haben endlich diese scheiß Hitze, Huren, wir müssen seriös. Wir haben diese Hitze überwunden. Spock, wir sind daheim. So, und jetzt kann jemand anders übernehmen, weil mir fällt nichts mehr ein, um irgendwie Zeit zu schinden. Hey, das hat sich gereimt. Das war mit Abstand die längste Einleitung, die nichts gebracht hat. Ja, gern geschehen. Willkommen bei Knackkunst. Das wäre zum Beispiel ein Satz gewesen, den du jetzt sagen kannst. Nein, das wäre zu einfach. Oder dieses Mal haben wir ja die Dea. Hallo! Den Christian. Den Ansgar. Und Herr nicht anwesend. Herr nicht anwesend? Den. Keiner mag Monty Python mehr. Ach, nee. Neue Nerd-Generation ist... Die wichtigen Sachen haben sie verloren. Nein, wir sind die Nerd-Generation. Wir zahlen viel zu viel für viel zu wenig. Das ist Nerd-Generation. Nerd-Generation X. Das ist Nerd-Generation neue 2000er. Hauptsache haben. Auch wenn es 50 Euro zu viel kostet. Hauptsache haben. Haben. Ja, und vorbestellen. Boah, diese mit Vorbestellhuren, ne? Hat da jemand etwa ein Vorbesteller-Thema? Heißt das, ihr habt noch nicht eure Apple AirPods vorbestellt? Apple AirPods? Boah, diese Zahnbürsten-Dinger. diese Apple AirPods. Apple und Apple. Ei. Ja, aus Copyright-Gründen nennen wir sie nur noch Apple Ohrpads. Apple und Ei. Eine sehr schicke Idee. Ey, kannst du das mal bitte ausmachen? Kabellose Kopfhörer. Das ist gerade Podcast-Aufnahme. Was? Was ausmachen? Ist schon okay. Ich nehme an, die anderen sind gerade beim Zocken. Aber bevor du in dein Thema reinkommst, möchte ich nämlich mir noch was zu trinken besorgen, weil sonst verdurste ich hier. Und mein Würfel sagt eine Nummer 3. Verdammt. Oh, die Kleine. Ich habe Wodka und Wasser hier. Ich glaube, ich nehme erstmal das nicht... Königpilsener. Klare. Ich nehme erstmal das Königpilsener. Wasser. Energy Drink. Wasser in der werbesicheren, Flasche, so. Prost. War ein voll geiler Tag heute. Aber hey, wie geht's euch? Lang nicht mehr von einem Viertel gehört. Ich war Ansgar. Den ganzen Tag im scheiß Kinderland. Ja, jetzt sag mal Butter bei den Fische. Wo genau und wie war's? In Herlen in Holland, es ist sehr groß und es ist ziemlich cool eigentlich, weil du kommst rein und du siehst erstmal überall Trampoline und Kinderkarussells und den ganzen Scheiß und dann steht in der Mitte von diesem Ding, steht so ein richtiges Prinzessinnenkarussell mit 2 Etagen, vergoldet mit Pferden und meine Kinder direkt so, ah, wir müssen da drauf und ich direkt so, aber nicht mit mir. Ja, so ein Mädchen-Scheiß. Was soll ich sagen, ich habe keine Kinder, Gott sei es. Nein, ich habe auch so ein dickes Kind weggeschubst, das meinen Kindern das Pferd klauen wollte. Ich bin eine gute Mutter. Das ist richtig. Und dann gehst du weiter und dann kommt da, wie, ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal im Okidoki-Land oder so war, da gibt's auch so ein Kletterding. Hier, diese Kletterburg haben sie da. Dahinter ist noch ein Becken, wo du Tretboot fahren kannst. Mhm. Dahinter ist eine Wasserbahn und dahinter ist eine Achterbahn. Warte, hä? Warte, die schneiden sich doch aber so parallel. Nein, also, nein, nein, nein. Warte, Moment, das hat kein, also mathematisch keinen Sinn ergeben. Sie schneiden sich parallel. Moment, warte. Haben die Leute, die das gemacht haben, nur stückweise das Land gekauft und immer bloß in gerader Linie? Nein, nein, nein, aber das, dann sind da so Fressbuden. Und das Coole ist, der Eintritt, also für Erwachsene kostet der Eintritt dann 9 Euro. Aber du bist den ganzen Tag dann da und es gibt fast nichts, wo du Geld bezahlen musst. Und das Essen ist geil. Das ist natürlich... Also Kinder, ja, weil das Essen ist ja schon relativ. Nein, ja, Essen kostet 1,25 Euro und du kriegst einen besseren Burger als bei McDonald's. Das kostet ja auch 25 schwer. Cent mehr. Oh, warten Sie, bei Fack Ronalds. So. Fack Ronalds. Wir müssen ja hier mal... Bei Rack Monalds. Wer ist das, Rack, dieser Rack Monalds? Oh, habt ihr das mitbekommen? Es wird demnächst einen Film geben über den Gründer von McDonald's. Ja. Den Clown? Gespielt von Michael Keaton. Ernsthaft? Nicht? Sayonara. Nein. Magst du nicht Michael Keaton? Ich mag McDonald's nicht. Ja, das ist die Nebensache. Es ist Michael Keaton, der wieder so eine Rolle spielt, ein bisschen gut abgedreht kommt. Ja, das ist schon ganz cool, aber nee. Also es sah vom Trailer aus so, wie Michael Keaton spielt Donald Trump eigentlich. Einer, der meint, ich kann es machen, groß oder so, und skrupellos, dreckig, Machenschaft auch macht. Ich finde, Donald Trump braucht sein eigenes Bier. Donald Trump braucht sein eigenes Gefängnis. Also er hat ja schon Wodka. Nee. Moment. Ich meine, wenn Donald Trump gewinnt, muss er sich selber seines eigenen Landes verweisen. Donald Trump. Also jedenfalls seine Frau. Ich wollte gerade sagen. Ja. Wo kam die jetzt nochmal genau her? Aus Usbekis, Kasas, Tristan, keine Ahnung. Russland, keine Ahnung, war irgendwas. Ehemaliger Ostblock halt, fertig. Ehemaliger Ostblock. Seine Frau hat. Nicht? Ja, doch. Er hatte schon mehrere vor allem. Melina? Er hatte schon Modell Nummer 3, oder? Das ist Nummer 3, ja. Verheiratet seit 2005. Selber schuld. Ja, ich glaube, das ist für den günstiger gewesen, als sich eine Nutte zu nehmen, die Zeit. Naja, es ist ja quasi eine Nutte. Thanks, you didn't sagen, dass er seit 2005 dann einen Escort-Service damit beauftragt, so zu tun, als wenn sie eine Ehefrau stellen. Ja, das kann... Nein, ich sage, dass er das sich ausgerechnet hat. Sagen wir, ich lebe noch 15 Jahre. Nein, Moment. Du willst mir nicht wirklich sagen, dass sich Donald Trump Dinge ausgerechnet hat. Ach was. Ausgerechnet Donald Trump soll das gemacht haben. Ich glaube, das ist so ein Kerl, der rechnet, aber er ist so einer dieser Idioten, der halt, ja natürlich, wenn ich mir jetzt 100 Steaks gleichzeitig kaufe, werde ich da mit dem Rabatt, den ich kriege, $15 sparen. Muss dafür natürlich bloß $1,000 ausgeben und noch eine Kühltruhe mir extra kaufen und den Strom dafür, aber egal, ich habe $15 gespart. Ich denke, der ist ein Kerl, der so rechnet. Ja, und auch nur mit Überschlagswerten. Ach du Scheiße. Genau wie der hatte... Ich baue ein Casino hier hin, das macht mir tollen Profit. Dann baue ich direkt daneben noch ein Casino, dann werde ich ja doppelt so viel Profit haben, oder? Doppelt so viel Puff. Doppelt, ja, und dann doppelte, baue ich doppelt. Noch ein Casino daneben und dann warum bin ich pleite? Wir reden schon wieder über Donald Trump die ganze Zeit. Können wir das nicht sein lassen? Wir hatten noch andere Themen. Okay, Tobi Schlegel. Who the fuck is Tobi Schlegel? Das erste Ach, Nach- war das nicht? so. War da nicht irgendwas mit MTV oder so? Ja, er war mal Moderator bei, ich weiß jetzt nicht, ob MTV oder Viva. Das müsste ich jetzt echt nachgucken. Nee, aber das ist auch schon mega lange her. Das ist nur der erste Name, der mir gerade in Sinn schoss. Der hat jetzt halt eine Moderatorenkarriere, ich glaube, MDR 3 Satz irgendwie dann gehabt. Das typische, typische Pseudo 5 Uhr Nachmittags WDR Magazin, so, also ihr kennt das ja so, was ist so passiert und so weiter. Ja. Und der hat dann irgendwann halt einfach keinen Bock mehr gehabt und wurde dann jetzt einfach Rettungssanitäter und war damit irgendwie bei einem größeren Magazin. Hat halt im Internet so mega, mega Applaus und Props dafür bekommen, dass er halt jetzt irgendwie dann Sanitäter werden möchte. Aha. So für einen gefühlten Drittel seines eigentlichen Gehaltes und so weiter. Ha. Ey, super, wenn er das machen will, aber ich weiß nicht, ob man das halt immer nur so, ob man da immer so mit hausieren gehen sollte. Er hat's gemacht. Es kam darauf an, was man damit macht. Es kam parallel irgendwie, also es kam ungewollt, glaube ich, raus. So in dem Sinne. Aber du musst ja, wenn du Moderator bei irgendeinem öffentlichen Sender bist, musst du ja einfach mal irgendwann mal auch so, ey, wenn du aufhörst, das ist ja gang und gäbe eigentlich, ja, dass die Leute sich schon verabschieden. Genauso ja, wie, also am dramatischsten machen es ja wirklich so Nachrichtensprecher, wobei da kann ich es auch verstehen, so wenn ich zum Beispiel jetzt bedenken würde, dass ich mich echt an eine Zeit, also ich mich an null an eine Zeit erinnern kann, wo jetzt zum Beispiel, ach, wie heißt der nochmal? Ja, so weißt du, so voll berühmt, so, oh scheiße, wie heißt der nochmal? Peter Klöppel. Nee, richtige Tagesschau gerade. Der kommt, glaube ich, auch aus Mönchengladbach. Ach Gott, keine Ahnung. Bushido. Bushido! Bushido! Bushido kommt aus Mönchengladbach. Nee, warte mal. Mach mal kurz Trend. Echo Fresh war's, mach mal. Wundern würde es mich Echo nicht. Fresh nee, Echo Fresh Gladbach, kommt aus Gladbach. Ja. Der war sogar auf meiner Schule. Das ist so voll nicht gut und so. Der war bei uns auf der Schule? Was? Ich dachte, der war auf dem Hugo. Nein, der war nicht auf dem Hugo. Widerliches Ekelpaket. Was aber wir haben sogar damals in der siebten Klasse, weil unsere Sportlehrerin damals seine Klassenlehrerin war, hat die uns ein Autogramm für die Klasse von dem besorgt. Nee, krass. Da stand drauf für Sven und den Rest der 7a. Die schwarzhaarige oder die hellhaarige? Die alte Turner Olympia? Fund. Ach, die, ja, ja. Okay. Die Kinder gequält hat. Das waren beide. Nee, die fiesere von den beiden. So nach dem Motto, lauf es doch weg. Hm. Oh, shit. Hey, dein Arm ist gebrochen. Ja, weglaufen. Ach, Jan Höfer. So heißt der Affe. Meine Herren, ey. Ach, ja, stimmt. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht mehr an eine Zeit ohne Susanne Daubner und Jan Höfer erinnern. Da werden die Altsäcke, die jetzt in meiner Perspektive oben links und oben Mitte sind, wahrscheinlich jetzt was anderes erzählen. Aber denen ist wahrscheinlich egal. Auch die Tagesschau komplett egal. Schämt euch. Interessierten Ton. Das ist so geil. So diese Gesichter gerade so. Schämt euch. Christian so. Leichter Mundwinkel verzogen. Leicht nach unten links so. Ja, ich tue. Du hast ein viel zu hochgestochenes Thema damit angemacht. Nein. Soziale Engagement. Aktuelle Themen. Ich habe nur einen Namen in den Raum geworfen. Ich habe nur einen Namen in den Raum geworfen. Was habe ich denn? Du hast es geschafft, in 5 Minuten von Tobi Schlegel zu Nachrichtensprechern zu Echo Fresh zu kommen. Ey, Echo Fresh war zwischengeworfen. Ich bin der Meister, wenn es darum geht, die meisten Themen 5 Minuten unterzubringen. Dann kann ich ja eins, wenn du schon 5 verbracht hast. Weil ich habe nämlich etwas gefunden, bei Cracked war so eine tolle Liste. Erfindungen, die zeigen, dass die Menschheit am Ende ist. Und das ist einfach nur ein Bild und es ist sowas toll Dummes, das muss ich euch schicken. Und ich möchte erstmal von euch wissen, was ihr denkt. Ja, das Tolle ist, man kann sich das mittlerweile sogar wieder angucken, weil der Stream nicht dazwischen ist. Juhu! Okay, was soll das sein? Das? Irgendwas mit Zunge. What? Was ist das? Mit Zunge. Was? Nein, das ist jetzt nicht das, was ich denke. Das ist die gerenderte Zeichnung von... Warte, es ist so ein Ding, was du dir vor die Hand schnallst und was du, womit du dann irgendwie deiner Katze durchs Fell gehen kannst, oder? Ne, wahrscheinlich kannst du es dir an die Zunge. Das hältst du wahrscheinlich im Mund. Das beißt du in den Mund rein und leckst damit deine Katze. Nein. Weil du dort näher mit der dich verbunden. Nein, also das Ding, nur um das mal zu erklären, es ist praktisch eine schlaffe Peniszunge. Ja. In der Silhouette also sieht's aus. Ich hätte gedacht, das könnte auch ein sehr schlechtes Sextoy oder so sein. Als das Gesicht gerade nur so bei der Erklärung, dass es aussieht wie ein schlaffer Penis, einfach nur so Hand an den Kopf so. Also es ist das Liquidy Brush und ihr müsst das echt einfach mal angucken. Es gibt auch ein schönes Video. Es ist ein Kickstarter-Produkt. Ich will mir das nicht angucken. Was gekickstartet wurde und irgendwie das Ziel auch noch um 20.000 überschossen hat. Liquidy Brush. L-I-T-K-I. Das ist ja auch im Bild. Das übersteigt sogar noch. Warum tust du mir das immer an? Die Absurdität, die das Antimasturbationskreuz darstellte. Coculus Rift, man. Aber bloß, kann ich noch retten, was so was erfunden wurde, unbezahlt wurde. Spasti. Oh, Mann, aber der, wenn wir für dich vielleicht Produkte, wärst du zu interessieren an einem Bluetooth-verbundenen Tampon? Voll geil, kauf das. Die haben ein Prinzip entwickelt. Nein, sonst setzt mir so Bescheid sein auf dem Handy, so, ey, du bist voll, mach mal leer, weißt du? Nein, das will ich gar nicht! Ja, genau darum geht's. Ey, und guck weil das am ich Kabel dir hängt, kann das auch noch aus Versehen rausgezogen werden, wenn du hängen bleibst. Ich stell dir das mal vor, weißt du, die USA, die sind doch eh schon unsere ganzen Handys am Spionieren, dann sehen die, hey, die hat ihre Tage, die Alter. Nein, das will ich nicht. Warum entwickelt man sowas? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum du alles mit Bluetooth entwickelst. Alles ist besser mit Bluetooth und Internet. Ja, wie Matratzen. Die haben eine gesponsert von BND, die Bluetooth verbunden ist. Die Spanier. Damit du rausfinden kannst, ob jemand fremd geht bei dir zu Hause im Bett. Okay, cool. Ja. Das ist eine 1500 Euro oder so Matratze. I don't want to live on this planet anymore. Good news, everyone. Fick dich. Deswegen ist es ist schlimm, wer solche Erfindungen macht und dann, weißt du, Gott verdammt, Leute, machen wir so Geld, haben wir nicht irgendwie eine andere Erfindung, wie wir da machen könnten? Die auf dem gleichen Niveau ist, weil alles, was mit Katzen zu tun hat, scheint ja auch zu funktionieren. Ja, Katzen halt, ne? So das Phänomen des Internets, was einfach mal so jetzt mittlerweile nach wie vielen Jahren 2 Millionen endlich mal wieder gefühlten 2 Millionen mal wieder Wellen schlägt. Hat schon damals in Ägypten funktioniert. Funktioniert jetzt mit Internetvideos. Katzen übernehmen die Weltherrschaft. Katzen! Katzen an die Macht. Wer hat da wieder sein Soundboard nicht Ansgar? Nein, ich war's. Ich dachte schon gerade, irgendwer hätte sich ein Soundboard gebastelt oder sowas. Ich keinen Millimeter bewegen, du Arsch. Ja, du musst auch nur deinen Finger bewegen, du musst ja nicht deinen Kopf du oder deinen Oberkörper bewegen. Du hast die Tastatur unter den Füßen. Oh, ich hab was Mensch. Vergessen. Ich hab was vergessen. Was hast du vergessen? Okay, gut. Okay, geh einfach. Und da ist sie. Alles cool. Keine Moral. Weißt du, was das Geilste ist? Ihre Kamera war gerade so verschwommen oder so, das hätte einfach so ein billiges Überwachungsvideo sein können. wo gefühlt nur jeder 15. Frame so aufgenommen wird. Oh nein, was habe ich nur getan? No! Yeah, jetzt sind wir schon auf Morgenradio. No! Oh Gott. Oh. That was easy. Porky. Ich muss nie wieder reden. No, no! God, please no. No. God. No, no, no, no, no, no. No, God, no. God, no, please. No. No! No! No! Und jetzt müssen wir jedes Mal, wenn das Geräusch abgespielt wird, von den anderen dort Geld bezahlen. Danke. Oder trinken. Aber mit den neuen YouTube-Sachen ist ja eh, ob wir irgendwann. Wir werden nie werbefreundlich. Ey, du lachst. Aber das heißt, du lachst. Also du lachst, verstehst du? Weil nein, also, ja, YouTube hat letztens mal wieder so eine richtig geile Scheiße abgezogen. Es gab ja vor 2 Monaten irgendwie so diesen angeblichen YouTube, weiß nicht warum, wie, weshalb auch immer. Also es passiert ja von Zeit zu Zeit, muss man ein bisschen weiter ausholen, dass inaktive Channels einfach gelöscht werden. Ja. So ein-, zweimal im Jahr ist es so die Regel und da kann man davon ausgehen, dass... Uns noch nicht passiert zum Glück. Was? Doch, das ist mir passiert, aber ist egal. Ich sag uns. Mir. Nein, jedenfalls geht es primär darum, dass halt dann vor allem größere YouTube-Channels, ich rede jetzt einfach mal von 500.000 plus, was Abo-Zahlen angeht, auf jeden Fall, dass es sein kann, dass ein signifikanter Teil der Community mal eben weg ist, je nachdem, wie aktiv die Community halt wirklich ist. Aha. Oder halt wie viele Spam-Accounts, die einfach nur zum Disliken da sind und wie auch immer halt da sind. Nee. Da kam es dann zum Beispiel, ich weiß nicht, so die, ich sag mal so wirklich die Top-Notch der YouTuber, meistens ja natürlich US-Amerikaner dann. Ich glaube zum Beispiel Markiplier hat da 250.000 verloren. Da PewDiePie, ich glaube über 650.000 Leute. Boah, das ist schon fies. Das war schon... ein ganzes Video lang wow. gemacht. Das sind jetzt nicht wirklich besonders inaktive Channels. Man denkt, dass ja, warte, Player warte. Normalerweise, sag ich ja nur. Dann jetzt bei der Sache, wo halt... Ich glaube, der Begriff Channel ist dann falsch, sondern Accounts. Ach ja, okay, gut, Entschuldigung, Accounts. Gut, fahren wir mit Accounts weiter. Jedenfalls, YouTube wusste nicht, YouTube, so, das ist halt einfach so passiert. YouTube hat das nicht absichtlich gemacht. Die wussten noch nicht mal warum. Was mich zum jetzigen Teil führt, die haben nämlich letztens ja auch ihre Terms of Services ja geändert. Mhm. Mit ja, ich sag mal, sehr, sehr, sehr, sehr ultraschwammigen Formulierungen, was alles das mit angeht. Mit der Demonetarisierung, die Kiste. Ja. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, weil jetzt ist nämlich final so, ja, Videos von irgendwelchen Leuten werden einfach von YouTube aus demonetarisiert, ohne irgendwie Bescheid zu geben. Einfach so. Ja, klar, die entsprechen ja den neuen AGBs nicht. Aber was YouTube total vermasselt hat, ist nämlich zum Beispiel ihren Creatoren zu sagen, dass es neue AGBs gibt. Richtig. Ja. Weil sich ja der Ethan auch so drüber aufgeregt. Das Geld wegnimmt. Ja. Ja. Kann einige Channels sehr hart getroffen haben. Da gibt's einen YouTuber, der heißt Lou Review. Lou Review, ja genau. Und, buchstabieren der, mal lieber, ich glaube, die meisten Leute finden das so nicht. Bitte. Achso, L-E-W und dann Review, R-E-V. Voll L-W. Und dann, der hat das so erklärt, dass YouTube von heute auf morgen sagt, Autofahren ist verboten und weil du gestern noch Auto gefahren bist, wirst du nachträglich bestraft. Ja. Ja. Weil gestern war es noch erlaubt, aber ab heute ist es insgesamt verboten und wenn du Auto fährst, wirst du bestraft. War ganz lustig dargestellt. Ja, aber das war irgendwie so bizarr, weil Leute kriegen dann plötzlich Nachrichten, dass das ja, dass die AGBs ja jetzt, also dass die Videos nicht mehr den AGBs entsprechen, darum wird das Video demonetarisiert. Aber niemals, zu irgendeinem Zeitpunkt haben sie gesagt, dass es neue AGBs gibt. Und das ist ein Punkt, den ganz viele ansprechen, dass YouTube das einfach nicht geschissen kriegt, das mal eben entsprechend rechtzeitig zu sagen. Ich fand echt PewDiePies Ansatz gar nicht mal so schlecht. So, das ist so dieses, warum nicht einfach eine Woche vorher. Ey, lass es in einem Reddit oder sonst wo Forum einfach nur sein. Ist ja scheißegal, weißt du? Aber Hauptsache irgendwo safe Quelle für irgendwelche Leute, so nach dem Motto, ey Leute, nächste Woche Patchnotes, so nach dem Motto. Das und das machen wir einfach nächste Woche. Damit die, ich weiß ja nicht, wo ist das Problem? Überall. So, du musst ja noch nicht mal ins Detail gehen. Es reicht so nach dem Motto, ja, wieder neue AGB-Änderungen. Ja, dann werden sich Leute zumindest schon mal darauf einstellen, okay, es gibt AGB-Änderungen und nicht so nach 2 Monaten, nachdem die dann schon geändert wurden, so, ach warte, ich darf das gar nicht mehr? Seit wann das denn auf einmal? So, weißt du? Und dann dampft die Kacke dann wieder bis ins Unendliche und noch viel weiter. Das Geile ist, dass sie diese Kiste ja schon 1 oder 2 Monate am Laufen hatten. Was jetzt genau, die neuen AGBs dann? Dass Videos demonetarisiert wurden und YouTuber hatten sich einfach nur gewundert, so warum ihre Videos plötzlich viel, viel weniger Geld reinspülen als sonst. It's a bug. Ja, genau. Das haben die also heimlich schon immer gemacht und die haben erst irgendwie nachträglich das dann mal angegeben, dass sie das machen. So. Aber jetzt ist es auch so richtig wischiwaschi, weil irgendwie, sobald du am Fluchen bist, ist es ja raus. Oder sobald du Themen, die als brisanter angesehen werden könnten, ansprechen, bist du auch raus. Also, was sehr witzig ist, was heißt, alle Nachrichten, Sendungen, so, da sind Krieg, Naturkatastrophen, Tragödien und so, oder wenn du über Unfälle und so redest, ne. Dieses Video zum Beispiel würde kein Geld mehr kriegen. Dam, dam, dam, weil wir zu oft geflucht haben. Noch haben wir nicht zu sehr geflucht. Doch. Scheiße, Hurensohn, Dreck! Gott, verdammt. Jetzt habe ich den Zwiespalt. Monetarisierung ausmachen. Vulkan. Oder versuchen sie zu piepen, aber das ist so viel Arbeit. Nee. Lässt die Monetarisierung einfach an. Ja, schon. Sollen die sich doch die Arbeit machen, wenn sie uns das Geld nicht geben wollen. Haben wir überhaupt eine Monetarisierung an? Ja. Ja. Oh, okay. Achso, ja, es fehlen Viewer. Ja, das ist... Fick. Das heißt, wenn die jetzt angucken müssen, um zu gucken, ob... Juhu! ...oder nicht, mehr kostet hier jemand an. Ja, yeah, geil. Nee, mehr Views. Du glaubst nicht im Ernst, dass da irgendeiner sitzt... Und doch. Sich das ansieht. Nee, bestimmt! Läuft bestimmt einfach nur so eine Software durch, die Audioabgleiche macht oder sowas. Deine Mutter. Nee, in einem halben Jahr macht das heißt, wir sind eine safe, neue Art von Capture. Weil wir auf Deutsch alles reden und alles, was die behandeln, ist immer irgendwie in Englisch. Also fuck. Piss so shit! Neue Captures wahrscheinlich damit, weil wie die Captures ja dafür da sind, dass ja Bücher, die von Computern nicht gelesen werden können, von Menschen dann analysiert werden. So wird das einfach bloß dann Tonstücke, die der Computer nicht versteht, analysieren. Ist das Tonstück hier fluchend? Fotze! Ja. Kont! Son of a bitch! Giraffe Affe! Get the fuck up! Das hast du von Cold Mirror geklaut, hör auf. Niemals. Ja, ey, wir müssen auch Copyright Strikes kriegen, sonst sind wir nicht Fame. Was ist da passiert? Sonst sind wir nicht Fame! Spasti! Dann heißt du. Er soll raus! Ich brauche Copyright Strikes! Sonst sind wir nicht Fame genug. Das ist genauso wie so Rapper oder so, die sich irgendwie anschießen lassen oder verhaften lassen wegen kleinen Delikten. So, ja, boah, gestern wurde ich wieder verhaftet, Mann! Jetzt bin ich Fame? Wer bin ich? Habt ihr den Idioten gesehen, der sich für ein Video ins Gesicht geschossen hat? Geil, ja. Oder? Ja. Der ist so dumm. What? Das ist das Dümmste. Ohne Scheiß, der sitzt auf dem verkackten, also so Pseudo-Mini-Rapper, so, ich würde mal behaupten, so wie Deutschrap-Szene, so einer, der sich halt mal wieder so Pseudo-Gangster. Also leite mich mal an, der sitzt. Und? Ja, es, Alter. Ja, er hält eine kleinkalibrigere Waffe als die, die du da gerade hast, an seine Backe. Also so halb Mund geöffnet noch. Und schießt sich praktisch zwischen den Zähnen einmal durch die Backe durch. Das ist echt interessant eigentlich, weil man nicht denken möchte, dass Leute so dumm sind. Und ich das denke tun, immer, aber doch. Dass das generelle Rohr ist dünner als das, was du da mit der Glock hast. Ja, ja. Ja, es ist sehr klug, ja, ne? Trotzdem, Kugeln ziehen ja Fleisch mit. Ja, aber das ist ihm ja offensichtlich egal. Was hat er für YouTube-Fame? Aber wie lange war das dann wirklich oben geblieben, das Video? Eine Woche? Ich glaube, das hat er das nicht sogar wieder hochgestellt? Kann sein, aber warte mal. Rapper Shoots. Ich meine, ist nicht Gewaltdarstellung oder sonst was oder gut dagegen regeln? Also ich habe das hier noch. Für sie jedenfalls. Mehrfach, also das gibt's noch in verschiedenen Fassungen. Warte mal, wo haben wir das denn? Ich meine, es ist eine dumme Sache mit Selbstverstümmelung, aber es ist ja auch was, was eigentlich Leute so machen mit Nadeln oder sonst ein Scheiß. Oh, das ist so. Oh Gott! Weißt du, das tut schon beim Zugucken weh. Es ist echt so. Er ist auch die Absicht. Oh, ist der Idiot, ey. Ich habe ein Spiel gefunden, was genauso ist wie Enter the Gungeon. Total witzig und es ist, glaube ich, sogar älter. Meine Herren, ist wie heißt das ja, denn? Es gab doch auch eins vor Dumme. Flappy Birds, was irgendwas war. Oder vor Angry Birds, was was anderes war. Nuclear Throne heißt das hier. Oh. Das macht eigentlich ganz Spaß. Es macht eigentlich Spaß. Ja. Also, aber ich habe mir Enter the Gungeon für die PS4 gekauft. Eigentlich mag ich dieses Spiel, aber... Aber ich sacke darin. Okay. Dauernd nach zwei Schritten gehen. Okay, Ansgar, möchtest du jetzt dein Hammer-Thema reinwerfen? Dein Hammer, den Hammer der Woche. Ich hab die AirPods schon erwähnt. Habt ihr schon das Neueste von Pokémon Go gehört? What? Was haben sie denn diesmal verbaut? Gibt es endlich wieder die Fußspuren? Nein, Router haben sie endlich ein Tauschsystem. Geroutete und gejailbreakte Systeme können nicht mehr auf Pokémon Go zurückgreifen und es nicht mehr spielen. Ja. Ja. Das ist von vornherein klar. Das funktionierte noch lange? Das okay. haben alle, die das im Vorfeld noch vor der Veröffentlichung angeboten haben, haben gesagt, so, ja, wenn ihr das macht, kann es sein, dass ihr nachher gebannt werdet. So, das war allen klar. Fußspuren gibt's jetzt auch nicht mehr und ich glaube, sie sind jetzt schon dran am Tauschsystem oder so ein Scheiß. Tauschfreunde-System. Ja, die Fußspuren sind ja schon seit ein paar Monaten. Nee, aber die Sache ist einfach so, weißt du, so, ja klar, nimm das noch essentiellere einfach mal raus, so, weil weißt du, wenn du nichts findest, was willst du tauschen, so, für Leute, die jetzt mal anfangen. So, oh ja, ich möchte meinen Taubsi gegen deinen Taubsi tauschen, ja. Ich spawn bei dir zu Hause auch nur Raupi und Taubsi, ja komm, lass tauschen. So, wer mehr hat, so, am Ende der Woche. Weißt du, das ist so, warum nimmst du einfach die Grundlage deiner App weg, so? Weil ich es kann! Ich meine, alles. Oder warum bannst du auch die Seiten, die das ersetzen, während du es noch nicht selber verbessert oder so hast? Ja, genau deswegen. Halt Radar oder so, dass das weg ist. Das sind Asiaten, die wollen nicht bloßgestellt werden. Ich behaupte mal, es sind jetzt Asiaten. Die Firma ist Amerikaner. Sicher, dass da nicht nur Asiaten arbeiten? Niantic. Ja, okay, ein paar vielleicht, aber das ist auch ein paar Polen bei. Niantic Staff, so. Wow, okay. Cool, die haben nur 20 bis 30 Mitarbeiter, da wird sich ja bestimmt was finden lassen. Ja, die haben ja zuvor irgendwie nichts wirklich Großes gemacht. Bitte? Und die sind auch noch von so einem CIA, der Staat sollte Daten meinen, wie sonst was, Chef. Niantic Incorporated, 11 bis 50 Mitarbeiter, in der Größenkategorie sind die. Haben sich erst 2015 gegründet, sind aber wahrscheinlich irgendwie so klar, so ein, was weiß ich denn, so eine kleine Abspaltung wahrscheinlich von einer etwas größeren Firma. Die haben doch vor Pokémon Go hatten die doch dieses andere Augmented Reality Spiel, wie hieß das noch? Sven. Wo du auch diese Notes hast, die du besuchen musst, ähnlich wie die Arenen. In 2 Tagen kommt BioShock The Collection raus. Nicht hier, nicht jetzt. Juhu. Ich farb mir nachher ein. Ha? Ich farb mir nachher einen drauf. Aber ich weiß, aber wie hieß dieses Augmented Reality Spiel von denen vorher nochmal? Das war genau die Nintendogs. Nein, die, wow. Wo du halt auch wow. in der Gegend rumlaufen musst und musst du halt irgendwelche Datenpakete aktivieren. Die gleiche Spielvariante. Auch von Niantic. Das war auch von Niantic. Das war noch vor Pokémon Go. Weswegen die das so einfach hatten, weil dieses ganze System mit den öffentlichen Plätzen und diese Nodes, die du aktivieren kannst und sowas, das war halt alles schon da. Ingress, genau, das war's. Wo du auch diese drei Hacker-Gruppierungen hast und kannst dich halt einer anschließen. Im Endeffekt ist es genau das gleiche, nur ohne Pokémon. Nee, ernsthaft? Das ist eins zu eins das gleiche. Ja, aber Pokémon Go ist scheiße. Bis ja, Punkt. Ich guck mir das jetzt mal an. Nee, ich gebe mir immer noch 3 von 5 mittlerweile. Nein, ich bleib bei, was habe ich gegeben? Ich bleib dabei. Ja, du gibst sowieso immer nur einen Stern und sagst, alles ist zum Kotzen. Ich habe damals gesagt 4 von 5, aber mittlerweile bin ich auf 3 von 5 runter. Ja, wer ist jetzt schlimmer, du Heuchler oder ich, der wenigstens ehrlich von Anfang an war? Warte, der sich anpasst an dem sich ändernden Umständen und der einfach bloß auf seiner Meinung. Ich hab dazu geschrieben, wenn die App gefixt wird, gebe ich auch eine andere Wertung. Ja, hast du aber nicht gemacht. Ja, klar hab ich das. Alter, krass, das ist genau dasselbe. Ja, sag ich doch. Wie dreist. Ist egal, ist doch eh wie Metacritic. Alles unter 3 Sterne wird eh nicht gekauft. Ist doch vollkommen egal. Und Sonic ist ja das gleiche wie Super Mario. Oder wie wer sagt das? Du, Christian, ich verprügel dich. wer sagt ist das gleiche? Was sind das für Menschen? Was sind das für Menschen? Super Mario und Sonic ist original ein und dasselbe. Ich schwöre. Die laufen beide nach warum, rechts. Warum sind alle Idioten, die ich immer imitieren muss, entweder Ossis oder Türken? Und von wegen, Sonic hat Blast Processing, ja? Das ist voll Riesenunterschied. Und Sonic hat auch eine Super Saiyan Form, hat Mario nicht. Doch. Feuerblume. Das ist keine Super Saiyan. Okay, was ist es denn? Hat er nicht, aber Sonic hat wirklich eine Super Saiyan-Form, richtig mit Energiestrahlen und blond und plötzlich diese komischen Hoffnungen. Was? Blond? Ja, Sonic? Echt? Ja, die goldene Sonic. Boah, seit Ewigkeiten. Die sieht so komplett aus wie Super Saiyan. Er hat auch eine Okay, eigentlich ist er der berühmte Werwolf-Form, aber eigentlich ist es ja eine Hedgehog. Nein, hat er nicht! Hat er nicht, Junge! Hat er nicht gesagt! Für die nicht Informierten, das Wer in Werwolf ist, bedeutet Mensch. Das Wer in Werwolf steht für... Wer ist das? Ich weiß das. Mein Name ist Hans. Das G steht für Mensch. Das heißt, deshalb, wenn du Werhawk sagst, heißt du Menschhawk und nicht Wolfhawk. Mein Name ist Hans. More you know. Das E steht für Gefahr. Ich bleib dabei. Super Mario ist immer noch... Ich geb's 1 von 5 Sterne. Super Mario Bros. 3. 1 von 5 Sterne. Ich konnte nicht instant in Level 8 springen. Was? Konntest du nicht? Ja, die ersten Rohre schicken dich doch, glaube ich, maximal bis bis Welt 5 oder wie war das? Quack. Ja, aber dann... Ja, Noob! Ja, du bist jetzt davon ausgegangen, dass du dann instant in Level 8 springen kannst. So. Wer ist jetzt der Noob? Man kann ihn nach links laufen. Die schlechtestes Game ever, oder was denn sonst so sagt. Boah, Grafik voll zum Kotzen, 0 von 5 Sterne, Musik 2 von 3, das Beste, was überhaupt geht. Ja, oder immer noch die Gameplay. Flips, Leute, finde ich, sind die, oh, das ist scheiße, alles kacke, alles doof, 4 von 5 Sternen. Ein Hundestempel, weil es sich so angestrengt hat. Ein Hundestempel. So, bei mir was ist jetzt ein Hundestempel? Ist durch, dann gönne ich mir mal was ich dann zu meinem Bier zugeschossen hatte. Nee, aber aber worauf ich eigentlich gerade eben hinaus wollte, war eigentlich Ansgars Rage auf das iPhone 7. Ich habe auf das iPhone 7 gar nicht geraged. Ich meine, gut, es ist ungefähr so gut mit, also technisch ist es mittlerweile so weit wie ein Smartphone, also wie ein Samsung von 2 Juhu, endlich! Juhu! Und, endlich kann ich es mir kaufen! Ein iPhone, ein Smartphone! Hey, endlich! Wuhu! Herzlich willkommen, ja, Menschen. Ich meinte ein Samsung von 2014. Und alles, was es brauchte, war keine Kopfhörerbuchse mehr. Ja. Warum? Kann sich jeder so sehr darüber aufregen? Damit sie dir für 10 Euro dann ein Adapterkabel. Genau das, Christian. Nämlich iPhone, alles für einer für alles Stecker auf Klinke. Genau deswegen, Christian. Nur genau deswegen. Wegen $10. Weil du gibst ja nicht schon irgendwie $1,200 für das Handy aus. Nein, du musst jetzt noch $10 für einen Adapter ausgeben. Du kannst allerdings auch dir AirPods kaufen. Die kannst du bis zu 5 Stunden laden lassen und die sind kabellose Kopfhörer fürs iPhone 7, mit denen du Siri ansteuern kannst. Und halten sogar 10 Minuten. 5 Stunden lang für 10 Minuten Bluetooth hören. Wow! Nee, warte mal, warte mal. Ich hab mir ja gestern erklären lassen, Bluetooth, um sie sich finden zu lassen, aber wenn sie sich gefunden haben, wird eine WLAN-Verbindung aufgebaut. Habe ich mir ja gestern sagen lassen. Ob das Bullshit ist, weiß ich nicht. Naja, muss ja, aber bei 5 Stunden Bluetooth würde der Akku nicht halten. Das ist richtig. Das ist richtig. Das Schöne ist, dass die Dinge überhaupt über Bluetooth funktionieren. Das heißt, sie sind nicht Apple-only im Endeffekt. Eigentlich nicht. Weil würde dann ja auch über anderen Bluetooth-Funktionen. Wäre ich sehr vorsichtig. So Apple-Produkte neigen eigentlich sehr stark dazu, irgendwie so alles andere zu ignorieren, was irgendwie nicht irgendwie einen dicken Apfel in der Hose hat. So, weißt du? Ja, das ist so. System. Also, solange du noch Pokémon Go spielen möchtest, wirst du nicht die Bluetooth-Hörer ja da reinhacken können. Außerdem, ohne Scheiß, jedenfalls, wie dämlich sehen die Dinger bitte aus? Wenn man in der Twitter-Timeline das Hashtag AirPods checkt, dann wird man halt ganz viel sehen, wie Leute bullshitten oder zum Beispiel zeigen so Oral-B-Köpfe ja mit einer elektrischen Zahnbürste, wie sie dann im Ohr sitzen oder Bilder ja von Uhura aus Star Trek, die dann diesen komischen Kolben irgendwie im Ohr hatte. Oh, es gibt schon iPhone 7. Ach nee, egal. So. Das sind die alten. Ja, Bänder. Mittlerweile gibt es auch ein iPhone 7. Nee. Aber ich kann verstehen, die Leute, die nicht den Adapter haben wollen, weil, warum nimmst du ein iPhone? Weil, oh, es ist so schön flach und es ist so formschön und jetzt ist sogar nicht dieses dumme zweite Steckerloch da dran. Es sieht noch sauberer und toller aus. Es ist wasserdicht. Und dann sollst du dieses Kabel dranhängen, wo dieser Klotz ist, wo dann weitere Kabel und der weitere Kabel und da kommt noch ein Kabel und daran kommt dann dein Kopfhörer. Das sieht aus wie Scheiße. Exhibit hat's für euch zusammengefasst, warte. Pimp my ride. Nein, Exhibit hat es vielleicht zusammengefasst, Leute. Ich muss immer noch an Samuel L. Jackson dog, denken. I heard you like connectors, so I put a connector in your connector so you can connect while you connect. A bird in a bird in a bird in a bird in a pig. Genau das. Das ist die gesamte iPhone 7 Diskussion zusammengefasst. In a nutshell. Oder ich würde gerne ein Video sehen. Einfach bloß, du kaufst deinen Eltern ein iPhone 7 und wartest, wie lange es dauert, bis sie rausfinden, dass sie da keinen Stecker haben oder versuchen, was die da machen sollen. 3 Jahre. Sven, wie kriege ich hier Kopfhörer dran? Ja, Mama, so, das ist, hast du den Adapter gekauft? Welchen Adapter? Ja, Moment, warte, ich hol mal Nintendo-Kabel. Funktioniert auch. Ich wüsste gern, was ultimativ dann doch die Motivation dahinter steckt, das Gerät wasserdicht zu machen. Ist es, falls dich irgendwann beim Duschen plötzlich... Ich weiß warum. Damit so eine Scheiße wie bei mir nicht passiert, weswegen ich mir ein neues holen musste. Dass wenn das rein zufällig ins Spülwasser fällt, du dir nicht ein neues holen. Was bitte machst du, dass dein Smartphone ins Spülwasser fällt? Das habe ich schon mal erzählt. Ich hab's vergessen, weil... Ach so, ja, das war so eine Konstellation, ich musste mich auf meine Zehenspitzen stellen, um was aus dem Schrank zu holen. Und ich hatte sowieso schon eine lockere Jogginghose an, wo die Taschen nicht sehr tief waren. Und das ist mir dann praktisch auf die Kante des Spielbeckens rausgerutscht, hab's bemerkt, wollte es noch irgendwie auffangen, aber irgendwie nicht das rausschmeißen, was ich schon so halb in der Hand hatte und hab's dann irgendwie wahrscheinlich ins Wasser gekickt. Ja, ist halt so. Es wäre so oder so reingefallen, ich hab's nur beschleunigt. Yay. Nee, aber ich denke, ja, sonst ist es, weil wo benutzen die meisten Leute sehr häufig ihr Handy? Auf dem Klo. In der Badewanne. Nein, nicht in der Badewanne. Nein. Aber auf dem Klo. Auf dem Klo, kann das nicht reinfallen. Natürlich. Klar. Ich würde echt behaupten, locker 5% der Reparaturanfragen bei Apple oder so sind ja, weil das ist mir ins Klo gefallen. Bestimmt 5%, ey. Und der Rest ist so, ja, ist mir runtergefallen. Oder ins Waschbecken, während man gerade auf die Kante das gelegt hat, weil man Hände waschen. Ich hab's nicht auf die Kante gelegt, das ist... Ach. Nein, beim Händewaschen, nicht bei dir. Beim. Ach so, ich war da so, ich dachte, das weiß wieder so dieser. Aber dann weiß man doch, dass man legt das doch dann so hin, dass wenigstens 51% der Fläche dieses Gerätes auf der Kante liegen und nicht rüberhängen. Das ist gar nicht runterfallen. Ansgar. Ja, aber dann hast du nicht mit der Seife gerechnet, die glitschig das Ganze macht. Sondern Ew. Leute. Ja, yep. Und sowas. Ja. Lasst euer Smartphone aus Smartphone aus allen Räumen, in denen es fließend Wasser gibt, in irgendeiner Form. Also allen? Sprich Küche, Badezimmer. Also lass es zu Hause. Hast kein Waschbecken bei dir neben dem Bad? Neben dem Bett? Aber wenn du, auch wenn du irgendwie im öffentlichen Raum bist, wenn sobald es in diesem Raum fließend Wasser gibt, lässt du das Teil in der Tasche. Punkt. Selbst wenn du so einer von den Typen bist, die sich hinsetzen auf dem Pott, dann auch. Ach so, du kackst im dann Stehen. Dann lässt du das Teil in der Tasche und holst das nicht aus. Dann fällt das auch nicht ins Wasser. Ja, ganz aber einfach. Was sollst du sonst machen? Fällt einem das Teil weg in Waschbecken oder in eine Toilette? Wie? Ich kann mir das partout nicht vorstellen, dass das geht. Es geht einfach nicht. Alles, nichts ist unmöglich, Toyota. Kommt da nicht drauf klar. Wir sind endlich bei unserem Hauptthema angekommen, Hass. Nee, aber eine weitere Sache, die mich echt interessieren würde, hat einer von euch irgendwie recherchiert, was das so groß an Neuerungen hat? Weil, was war jetzt der iPhone 6 Preis? Also bei Release? Weil der Preis, der kommt mir jetzt echt ein bisschen ultra exorbitant hoch vor. Ich glaube, das war 800 noch was. Also selbst für Apple-Verhältnisse war das. Das war nicht gelogen. Such dir irgendein Samsung Galaxy Flaggschiff von 2014 und guck dir die Specs an. Das ungefähr ist das, was das iPhone 7 jetzt hat. Apple hat doch bestimmt irgendwie... Dreck am Stecken. Ist euch eigentlich klar, dass die voll die Steuer arschlöcher? Ja, wollte ich gerade sagen. Die mussten doch so viel jetzt nachzahlen. 1,3 Milliarden. Ja, und es gibt so viele Politiker, die dann plötzlich sagen so, nee, das ist vielleicht ein bisschen happig auf mal. Nein, die das Geld nicht haben wollen. Bezahlt einfach eure Schulden und damit ist gut. Die haben das mal, ich habe das in der Heute-Show gesehen, die haben das mal runtergerechnet, irgendwie auf 1 Million zahlen die 50 Euro Steuern. Boah. Auf 1 Million Einnahme 50 Euro Steuern. Ja, das hatte meine Lieblingszeitung Bild mal irgendwie auch in Zahlen zusammengefasst. Das Keine Lieblingszeitung, ich möchte schlagen. 0,05% Steuern waren das mal irgendwie. Und dann haben sie den Einspieler von Uli Hoeneß gezeigt, der ja auch mal wegen Steuerhinterziehung dran war und der war nur am Flennen. Ja. warte. 13 Milliarden Euro. Und wie viel ist das in iPhones? Eins. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, ein iPhone 6, ich glaube, das ist noch UVP, ich weiß nicht, ob das jetzt hier, aber iPhone 6, 650 Tacken, boah, kostet jetzt gerade aktuell und das iPhone 7, 759. Aha. Deswegen bin ich auch gerade überlegen, ob das 1100, also ich glaube, das waren auch nur 1100 US-Dollar, muss ich jetzt mal korrigieren. Also ich glaube, das war dann wirklich das 7 Plus, weil das kostet hierzulande 900. Das ist schon oder krass. Oder ist das mit dem Dongle noch bei? Das ist wirklich was kannst du einfach mal fucking 900 Euro anstellen, anstelle jetzt das fucking iPhone zu kaufen? Das ist zweimal meine Miete fast. Den du aus dem Geld machen willst. Ich wollte es gerade sagen. Da hast du aber richtig eine Mördermaschine danach stehen. Vor allem, es und ist ein fast... Bildschirm, der ein bisschen größer ist als 6 Zoll. Ich habe einen Fernseher als Bildschirm, mir ist das und wenn egal. Du mir dann immer noch erzählen willst, dass der Computer ins Wasser gefallen ist. Dann zeig mir das Aquarium. Ja, echt. Genau, zeig mir, wie du das gemacht hast. EarPods mit Lightning Connector. Ja, nee, ich hatte so das Planschbecken hier daneben, damit ich dort meine Getränke im Sommer kühl halte. Wasserkühlung. Schuss. Ja, stimmt, du bist viel logischer mit der Wasserkühlung. Ich spritze einfach mit dieser Flasche alle 5 Sekunden Wasser auf den Prozessor. Ich kann nur einhändig spielen. Ja, ich muss meinen Prozessor Wasser kühlen. Die Katze hat in meinen Rechner gepinkelt. Also musste ich sie nachts ausgewichen. Und wir wissen ja, alle PC-Besitzer sind chronische Gehäuse offenstehen Lasser. Nein. Gar nicht. Echt? Das ist zum Beispiel etwas, was ich wirklich mache. Wenn ich dann irgendwie am Basten war, dann bin ich so faul und hab dann irgendwie noch 1-2 Tage das Gerät offen stehen. Weil es bei mir einfach keinen Unterschied macht. Ist eh alles voll mit Staub, Schatz. nein, früher hat das ja wirklich noch einen Unterschied gemacht, wo du ja noch so kleine 60, 80 Millimeter Lüfter ja noch hattest. Die dann so, ich sag mal, genauso viel Luft da durchgebracht haben, wie wenn du mal leicht und sanft gegen das Gehäuse pustest. Aber halt 10-mal mehr Krach gemacht haben, so. Oder wahrscheinlich 100-mal mehr Krach gemacht haben. Heutzutage, wenn du, ich sag mal, einen normalen 120er Intake und dann irgendwie Outfan hast, also halt einen zum Luft reinholen und einen zum rauspusten und rauslassen und halbwegs irgendwie, ich sag mal, nicht, ja, wobei, das haben die teilweise auch schon widerlegt, so, du kannst eigentlich dein gesamtes Gehäuse voll mit Kabeln haben, es beeinflusst eigentlich so null irgendwie die Kühlleistung der Lüfter. Also wenn überhaupt um 1-2 Grad, also so viel weniger, als man eigentlich irgendwie vermuten könnte oder würde. Fand ich sehr interessant, aber seit den Zeiten muss ich das Gehäuse nicht mehr aufmachen, weil das ist echt, es ist sowieso hier so mega heiß, da macht das keinen Unterschied. Bitte nochmal, Entschuldigung. Außer du musst da ran an den Scheiß. Außer ich muss da ran an den Scheiß, dann ja. Ja, aber das ist doch eh ein Gehäuse mit irgendwie Stellverschluss oder so. Ja, richtig, das ist nur einmal kurz rein, rausklinken, so, das ist offen. Das einzige Problem ist ja, nur, wenn andere Leute dann, da muss ich den Schraubenzieher holen. Nö. Und dann, ach nee. Ich habe einmal für so eine Dokumentation über die Case-Mod-Szene, habe ich gesehen, da hatte einer eine Case-Mod, das war einfach eine alte Holztruhe. Und da lagen die Teile einfach lose drin. Die Rechnerteile lagen da einfach so lose drin. Das sah ganz spannend aus. Und dann konnte er einfach immer Deckel zumachen und dann war das erledigt. Und dann einmal schütteln. Ey, nee, Case-Mods? Case-Mods sind aber echt cool. So, einfach nur, wenn du Case-Mods bei Google einfach nur eingibst, ey, was da teilweise für eine Scheiße rauskommt. So Leute, die nur aus Lüftern, wo das Gehäuse wirklich nur aus Lüftern besteht, die irgendwie mit Heißklebepistolen zusammengeklebt wurden oder so. Ey, ich brauch dieses konstant 1,5 Grad hier auf der Ich habe einmal ein richtig cooles Case-Mod gesehen, da hatte einer sich so ein Predator-Brustkorb mit so einem Kopfnock gemacht, der dann auch die Möglichkeit hatte, da irgendwie über das CD-Laufwerk dann quasi den Helm so anzuheben, sodass dann halt unten drunter das Laufwerk dann rauskam. Das war ziemlich cool, so komplett so aus Ballistikgel und Fischnetz und das ganzen Getue. Das sah ziemlich schick aus. Welche, die hydraulisch einfach aufklappen, sind eh cool. Ja. Ich finde dann, aber ohne Scheiß, für mich ist echt so dieses so, ich mag echt weniger den Gehäuseumbau. Ich bin echt ein Fan davon, wenn das Gehäuse einfach nur aufgeräumt aussieht. Also so Beispiel, was ich jetzt gerade zum Beispiel geschickt hatte. Ist jetzt nicht gerade das perfekteste dafür, aber sowas, da bin ich richtig ein Fan von. Weil ich habe einfach nicht... Der leichte Autist bei dir durchguckt. Ja, weil ich habe einfach nicht so die Geduld und die Lust, sowas zu machen. So. Ja, das, ehrlich gesagt, das sieht auch sehr schick aus, vor allem Du machst es auch und du weißt ganz genau, egal was du da gerade dran arbeiten musst, es wird super einfach sein. Ja, aber mir gefällt die Farbe nicht. Ich mag Orange-Schwarz mag ich mega. Das ist das Aperture-Orange. Nee. Boah, nee, das sieht schon ein bisschen scheiße aus. Halt's Maul jetzt! Ja, tut mir leid, aber Ansgar, der Trump-Anhänger, ist halt für Orange. Ich bin absolut kein Trump-Anhänger. Achso, weil sein Gesicht orange. Achso, weil mein Zimmer ist orange. Weil Trump er orange ist und du im orange Raum bist. Weil er orange ist. Trump ist ein Orange. Er ist eine Orange. Hast du mal gesehen? Der ist richtig orange und bloß um die Augen heller. Ja. Boah, ich war heute im Park, auch wegen Pokémon Go zum Beispiel. Und boah, ich war halt draußen. Gesehen, pass auf, da war dann irgendwie... Ja, nee, ja, was denn jetzt? ...mit ihrem Mann und die hatte auch diesen Trump-Look. Die war ja auch so eine ganz hässliche, blonde Frisur und die war auch komplett orange, nur schneeweiß um die Augen herum. Oh Gott, nee, ich weiß nicht, geht haben gar die, nicht. That's my girl. Was für eine Krankheit haben die? Was zur Hölle? Das ist cool, das mit Trump, dem Türkis ist geil. Aber was ist das mit den ganzen 20.000 Lüftern, Alter? Ja, das ist das Gehäuse, von dem ich eben sprach. Das ist das gesamte Gehäuse, nur aus Lüftern. Das ist Sonnenbankitis. Weil wenn du auf der Sonnenbank bist, dann musst du ja die Dinger über die Augen nehmen, ja, damit du dich ja nicht... killst und dann bist du da hell, Rest dunkel. Und Vagina. Weil du das jetzt kriegen wir erst recht kein Geld mehr. Oder wenn du mit orangen Selbstbräuner dich bloß vollklatscht und dann, ja, keine Angst hast, keine Bock hast, nah an die Augen zu kommen. Oder da immer von alleine rumreibst. Vagina. Rumreiben. So, jetzt haut der letzte, Cent weg. Sexual Harassment. Okay, ich habe nochmal nachgerechnet. Geld wir schulden YouTube 5,99. Mit Schimpfwortfilter. Echt mal, YouTube sollte uns bezahlen, dass wir einen Filter drüber setzen. Wie ist denn damit? Nein, die werden so ein Programm rausbringen, was dann Schimpfwörter drüber filtert, dass du dann einfach nur über dem Video laufen lassen musst und dann ist alles mit Einhörnern und weiß ich nicht. Boah, nee, bloß nicht, ey. Anstatt Scheiße sagst du, also anstatt Shit sagst du dann irgendwie, weiß ich nicht, Flowers. Vagina. Flowey, the flower. Hm. Oder wir schneiden uns eine Scheibe von Farid, Firefly ab. Von Farid Bang ab. Ein Programm, was alles bloß dann in Chinesisch fluchen übersetzt. Oh, cool. Xing Shang Shong, Sun Kim Yong Un. Wo kommt eigentlich diese Xing Shang Shong her? Asiatische Zuschauerschaft hin. Die hätten uns sowieso nicht verstanden. Jeder, der versucht, irgendwie einen Chinesen zu imitieren, bei dem kommt immer Xing Shang Shong mit dran. Wo kommt dieser Scheiß eigentlich her? Song! Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass der Ausdruck Xing Shong, glaube ich, ziemlich. Das war, glaube ich, eine ziemlich harte Beleidigung oder irgendwie sowas. Was bedeutet Ching Chang Chong oder so? Zuhörer. Also, gute Frage, .net. Was bedeutet Ching Chang Chong oder so ähnlich auf Deutsch? Oh Gott, das google ich jetzt. Das bedeutet, dass du ein Rassist bist, wenn du das fragst. Nein, warte hier, guck mal. Das gibt's ja schon. Was ist Ching Chang Chong? Ich glaube, wir haben heute unsere braunste Folge erreicht. Nein. Warte auch alle AfD wählen. Schere, Stein, Papier, auch Schnick, Schnack, Schnuck, Ching Chang Chong. Nein. Tja. Na warte, das hieß doch eigentlich im japanischen Junkenpong, oder? Also das ist ja schon so fast in die Art. Es kommt vor als beleidigende Form, indem man diese drei Wörter eben immer wiederholt und dazu versucht, das Aussehen eines asiatischen Menschen zu imitieren. Indem man seine Augen nein, wieder nach nein, außen nein, zieht. Nein, nein, nein. Oh Mann. Besonders nicht du, Einzka, der dann orange oder gelb ansehenden Umfeld ist. Ich hab halt nur das... Wow, wow, wer war jetzt mehr racist, du oder Einzka? Oh mein Gott, ey, ich hasse diese Seite. Da guckst du da Xing Shang Shong und was kommt da drunter als nächste Frage? Wie nehme ich am besten die Binde in der Schule mit aufs Klo, ohne dass es jemand sieht? Mutter riecht an meinem After. Ja, das einige okay, Fragen über Geschlechtsverkehr und Co. Hilfe, ich glaube, ich bin schwanger mit 11. Trockensex, Übelkeit, Sorgen, das ist die Überschrift. Wie wird die nächste Evolutionsstufe des Menschen aussehen? Nicht wie Frau. Hilfe, ich glaube, ich bin schwanger mit 11. Ja. Fuck einfach. Darf also mein Vater mich beschneiden? Gynäkomastie? Naja, mit 11 und Alter. Darf mein Vater mich beschneiden lassen? Vor allem, wer schreibt so mit freundlichen Grüßen Igor 21? Wahrscheinlich der Vater des Kindes. War das mit dem Beschneiden lassen ein Junge oder ein Mädel? Alter, das ist jetzt wirklich ein Thema. Dafür kann das von YouTube genommen. Vor allem dieses, ich bin schwanger mit 11 hat über 200 Antworten. Vor allem hast Kriegst du mal... Alle anderen nicht. Die erreichen kaum 20 Antworten. Da weißt du, wie wir gleich nach Leute im Internet suchen. Warte, es war so, der Kindsvater 13 und ich haben uns vor einem Jahr kennengelernt und sind kurz danach zusammengekommen. Ich habe dann vor 4 Wochen eine Freundin gefragt, ob es okay wäre, wenn ich mal mit meinem Freund schlafe, weil er gesagt hätte, dass da nichts dagegen spräche. Die meinte, ja, wenn du bereit bist, ist es okay. Na klar, ist voll okay, wenn du bereit bist, ist es okay. Okay. Warte, jetzt schwanger mit 11 oder Beschneidung? Ich verstehe jetzt gerade nichts. Ah ja, beim Sex beschnitten. Parallel vom selben. Oh, und eine Antwort darunter. Eine Antwort Leute, darunter. Nee, Moment, wer jetzt noch zuhört, das ist das neue Thema der Sendung. Wir gehen nur noch auf gute Fragen. Gute Frage, Fragen durch. Ey, eine Antwort darunter, die müsst ihr euch anhören. Antwort. Du hast diese Frage nun schon oft genug gepostet und dir sollte mittlerweile bewusst sein, dass du einfach nur fett bist. Wow. Also ich möchte eigentlich was. Also. Die Frage ist... Und darunter hat der Weight Watchers links gesetzt. Was hier auch geil ist, ich habe hier gerade, Freundin will mit mir Selbstbefriedigung machen, was soll ich tun? Die Frage ist von 2011. Aus es wird immer noch geantwortet. 2011, es wird immer noch geantwortet. Letzte Nachricht am 12. Nein, warte. 5.8.2016 kam die letzte Antwort. Das war von, also zumindest zum Zeitpunkt da auch nur vor ein paar Tagen. Was? Nein. Nee, Quatsch. Vom Monat und ein paar Tagen. Vor 5 Wochen kam die letzte Antwort. Wo ist der letzte Monat geblieben? Oh Gott, ich glaube, ich war tot. Nein, Pokémon Go? Oh. Nee, ich bin doch bloß einmal losgelaufen. Deshalb ist bei dem Pokegang alles 200 Poke-Eier ausgebrütet. So lange spiele ich das gar nicht mehr. Hä? Das ist doch... Ach so, okay. Boah, ich wollte schon gerade sagen, weil ich dachte jetzt irgendwie so Männlein und Weiblein. Und dann steht hier auf einmal so dieses, ja, ihr könnt ja auch gegenseitig irgendwie eure primären Lustzentren stimulieren. Also, Moment! Leute, wollen wir uns jetzt auch Spaß mal eine gute Frage für die Seite ausdenken und dann einfach selber stellen? Ja! Zum Beispiel, warum gibt es auf gutefrage.net so viele beschissene Fragen? Warum kann ich nicht immer Frage stellen? Nein, oh nein. Warum? Nein. Gibt es auf dieser Seite nur nutzlose mit einem Kacke. T? Nutzlose Antworten. Man generell mit einem T. Und dumme Fragen. Und dann nimmst du ein paar Beispiele. So wie das hier mit Schwanger mit 11 oder was. Könnt ihr das nochmal posten? So nach dem Motto, Leute. Hast du jetzt allen Ernstes eine Frage gestellt? Nein, ich hab die erstmal eingetippt, ich brauche aber Beispiele. Textvorschau. Warum sollten sich Lehrer mit Konditionierung auskennen? Weiß nicht, weil es deren Job ist. Ja. Es ist ja ein Job, dafür zu sorgen, wenn du mit einer Klingel klingelst, dass sie zum Hundefutter gelaufen kommen. Kann mir wer sagen, wie ich meine Schulnote in Dezimalschreibweise schreibe? Wie bekomme ich den Geruch in meinen Haaren neutralisiert? Wieso keine Ejakulation? Weil du 5 bist. Wie heißt die Tochter von Mr. Krabs bei SpongeBob? Ja, ich glaube auch irgendwie sowas. Oder? Wie? Perla, oder? Im Deutschen. Ja. So, halt, ne. Neugeborener Neffe lächelt immer im Schlaf. Was bedeutet es? Dass er furzen muss. Er hat Drogen genommen. Schläft. Das arme Kind. Das arme. Idee für krank Ideen, und muss sterben. Ideen für meinen Status. WhatsApp. Wie viel Prozent hat die starke AfD in Berlin bekommen? AfD-Herzchen. Hat der Holocaust wirklich stattgefunden? Herzchen. Das wieder googeln, das bringt mich wieder auf diese Listen. Ach komm, ich stehe da sowieso schon drauf. Gute Frage. .net. Ich suche einfach nur gute Frage .net Holocaust. Das sollte mich zumindest schon mal. Okay, was heißt Holocaust? Ratgeber Holocaust? Okay, gut, ich sollte das vielleicht zu Ende lesen. Ratgeber Holocaust? Gute Frage, .net. Ja, Ratgeber Holocaust, wie schreibt man das? Ich bin sehr böse, wenn ich jetzt aufstehe und mir was zu trinken hole. Tschüss. Ciao. Ja. Nee, ich habe das Internet gefragt. Das heißt, warte, ist es was Alkoholisches oder Nein. ist es was nicht Alkoholisches? Nicht Alkoholisches, dann ist es zu böse. Essen zur Schule mitbringen. Nein. Bevor ich zur Schule gehe, muss ich immer Essen machen, aber ich habe keine Lust, das Brot und Co. am Morgen zu machen. Wäre es schädlich für mich, wenn ich am Abend mein Brot mache, mit Alufolie umwickle und es am Morgen in einem Toaster erwärme? Das schädlich befasst sich mit der Alufolie, die sich im Toaster erwärmt. Bitte nicht fragen, warum ich das mache. Warum nimmst du den Toast nicht? Ach, egal. Weil sonst das Sperma, was er aufs Brot packt, rausläuft im Toaster. Okay. Mein Nachbar fliegt immer an meinem Toilettensitz. Aber ich habe eine Kameraüberwachung in meinem Badezimmer und ab und zu kommt mein Nachbar vorbei und immer wenn der auf der Toilette war, sehe ich auf dem Monitor, wie er am Toilettensitz liegt. Ich muss auf Beichthaus. Es geht nicht anders. Was ist Beichthaus? Warte, also das ist was Tolles. Die spannt auf den Nachbarn, der bei ihr aufs Klo geht. Ja. Ich glaube, da hat sich ein Paar gefunden, was wirklich Mach einen Heiratsantrag, du wirst keinen anderen finden, der so gut zu deinem... ehrlich gesagt, das habe ich mir gerade sogar aus den Fingern gesaugt. Ich habe erst mal überlegt, was könnte ungefähr in diese Sparte passen. Und, es hat funktioniert. Ja. Und es hat einfach funktioniert. Ansgar, bist du der Erfinder von gutefrage.net? Oh, ich wette, wenn ich es wäre, hätte ich mehr Geld. Also würde ich hier nicht sitzen. Also nein. Oder du wärst im Knast. Oder du wärst im Knast. Mit Megashare, das noch gleichzeitig was gemacht hat. Oh, bevor wir vielleicht zum Film übergehen, kurzer Funfact, jetzt wo du gerade mit Megashare kamst. Kim.com wird übrigens jetzt von, wo ist er? Neuseeland war das? Die haben keinen Bock mehr auf den. Juhu. Die werden den jetzt wahrscheinlich demnächst abschieben. Dum, dum, dum. Beziehungsweise ausliefern. Einziger Grund, er war vorher der Volksheld, weil so nach dem Motto, ja, Rebellion im Internet oder gegen das Establishment, so nach dem Motto. Und jetzt auf einmal, ja, er möchte in Neuseeland Lokalpolitik machen und da hat auf einmal keiner mehr Bock auf den. Ich bin jetzt ja, gerade bei Beispiel. Schieb ihn ab, kein Problem. Ich liefere ihn jetzt noch aus. Nach mittlerweile 10 oder 12 Jahren. Ist okay, kann ich mitleben. Ich habe gerade was... Jetzt die Frage, ist er nicht irgendwann mal verjährt oder so? Der Typ ist verjährt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob der Scheiß von dem... Wo ist eigentlich Stevie, wenn man ihn mal braucht? Ist... Nie da. Moment. Stevie Wonder? Nee, es ist Stevie wahrscheinlich das verdammte internationale Recht, dass plötzlich, wenn jemand Konzernen Geld wegnimmt oder so, das ist, kann der irgendwie 50 Jahre lang belangt werden. Aber wenn er ein Mädel vergewaltigt hat, ja, nach 5 Jahren, da ist das auch nichts mehr. Oh, da war doch diese... Oh, wie hieß der? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Robert Redford. Turner oder... Wovon redest du? Brock Turner, irgendein Vergewaltiger, der nach einem halben Jahr wegen guter Führung schon wieder rausgelassen wurde. 3 Monate. Stimmt, das wurde schon verkürzt. Ach, der blöde College-Student. Ja, ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja. Da haben sie jetzt einen Hashtag gemacht. Da haben die einen Hashtag von gemacht. Das war halt so krass, dass du... Hashtag Free Willy. Also es war ein reicher Bengel. Viral Brock Turner. Der hatte, als er besoffen war, hinter einem Container oder so, einem Müllcontainer, eine bewusstlose Frau gesehen und dachte sich, ja, don't mind if I do. Ja. Die sind dann diese geilen Hashtags, things longer than Brock Turner's rape sentence, the wire on the iPhone 7 headphones. Ah, der iPhone-Joke wird irgendwie langsam so... Wollen wir eine Sonderfolge machen? Nur Vergewaltigungswitze? Alter. Nein, danke. Thanks. Aber das Schlimme ist, was der Kerl jetzt vorhat zu machen. Weil nämlich ein paar Leute hatten sich jetzt aufgeregt darüber, das kann doch nicht sein. Also sind haufenweise Rednecks zu dem seinem Haus gegangen mit Waffen und hey, komm doch raus! Komm raus! Wenn es bei dir bloß 3 Monate gedauert hat, dann erschieße ich dich und dann bin ich auch 3 Monate im Knast. Ist doch fair, oder? Wenn das nur so einfach wäre. Und jetzt möchte er irgendwie hätte er sich natürlich bessern oder so rumreisen und auf Unis Vorlesungen halten darüber oder so. Können wir ihn nicht einfach verprügeln? Warum immer und davon? Immer wieder. Mit einer Minute mit einer Pause Axt. Alle 1000 Jahre. Und eine ich wette, es ist egal, wo er hingeht und egal, auf welcher Uni, egal welche Vorlesung hält, er wird danach immer gefragt. War's gut? War's geil? Hä? Was machst du hier? Was machst du hier? Verpiss schon dich. Wieder? Die Leute fragen ihn, verpiss dich. Leute fragen ihn, verpiss dich? Ich habe auch gehört, dass was er so, wie der Titel seiner Vorlesung heißt, ist auch irgendwas, was impliziert, dass die Frauen das eigentlich wollten oder dass sie halt was schlampig selber waren. Yeah, she wanted it. Dass sie halt promiscuous waren. Diese Diskussion ist älter als das Internet. Können wir das bitte sein lassen? Ja, bitte. Ich glaube, sie wollte es nicht. Alles, was älter ist, als das Internet weglassen muss, dann haben wir ziemlich wenig. Nee, wir haben die Kerntechnologie. Zum Beispiel alles, was nach dem Internet kam, haben wir immer noch als Thema. Nee, aber dann könnten wir, glaube ich, nicht unseren Film besprechen. Doch. Oder von Vanada. Wir können so eine Diskussion gerne halten, wenn wir jetzt endlich mal Kontakt aufnehmen zu dieser Feministengruppe. Oder Lesben, nein. Oder was das war. Das sind immer noch Lesben. Wo wir immer noch die Verlinkung stehen. Warum sollen Lesben immer Feministen bei dir sein? So. Was für ein Problem hast du eigentlich mit dir und deiner Mutter? Nee, ich will denn wegen der Kooperation. Ich will, dass wir die dann hier in der Sendung haben, dass wir darüber reden. Dann offiziell. Weil, wenn wir das jetzt so machen, dann sieht das immer scheiße aus. Ja. Also Ansgar hat einen Lesbenfetisch und möchte, dass ihr auftaucht. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, könnt ihr jetzt bei euch. Ja, ich möchte auch bei diesem Lesbenfetisch mitmachen, bitte. Mehr Lesben für die Welt. Aber bitte nur die gut aussehenden. Lesben! Okay, wenn ihr getriggert sein möchtet, dann bitte jetzt bei ihm da und nicht bei mir. Trigger warning! Du warst der Erste da. Da ist Schluss. Full Metal Jacket ist übrigens von 1987. Das ist auch schon mehr, Hast du gehört? Weiß das. 1987, der Herr. Aber also nächstes Mal gucken wir, was denn geantwortet wurde auf Svens Frage. Falls er sie überhaupt wirklich gestellt hat. Immer noch nicht, die ist immer noch offen. Ja, dann. Ja, er wird die halt vervollständigen und dann können wir sehen, was traut sich nicht. Es ist immer noch offen. Ich brauche die Beispiele immer noch ihren Nasen. Du hast, wir haben vorhin genug vorgelesen. Such dir da welche von aus. Gemeinschaftsidee, ey. Mach doch mal deinen Scheiß jetzt mittlerweile alleine. Vor allem Gemeinschaftsidee. Ich werde jetzt eine Frage verfassen. Ja, mach das. Ja, soll ich sagen, nein, das ist scheiße, mach das nicht. Ja, wäre doch mal ganz witzig gewesen so. Dann hätte ich dich jetzt ausgelacht. Ja. Wein nicht. Hör auf zu weinen. Lacht sich die ganze Zeit den Arsch ab. Wein nicht. Hör auf zu weinen. Warte mal. Wein nicht, mein Kind. Warte mal. Halt doch mal. Halt doch mal. Was denn? Das Maul. Nein. Wir schauen uns jedes Mal einen der 250 besten Filme der Welt an. Laut IMDb Community Liste. Top 250. Und dieses Mal haben wir geschaut, Vollmetalljacke oder irgendwie so nicht hieß ja. Full Metal Jacket. Ja. Oh, Sven hat ihn wahrscheinlich nicht gesehen, so doch. wie ich denn. Doch? Warum nicht? Der ist doch schon mega alt, der Film. Ja, ich weiß ihn nicht. Du hast einfach keine Ahnung, was ich für Filme gucke, oder? Nee, gib's einfach mal zu. Weiß ich wirklich nicht. Jedenfalls, wir haben Full Metal Jacket gesehen und Christian darf erzählen, was in der ersten halben Stunde passiert. Ich werde mich beruhigen, ich werde mich nicht aufregen. Ich werde heute versuchen, nicht. Es zu ertragen. Sei ein Gänseblümchen. Nein, Gänseblümchen sind scheiße. Weil, wie Ansgar jetzt gemerkt hat, hat er sich einfach die erste halbe Stunde des Films nicht angeguckt. Deshalb. Doch. Und dann war das alles gut. Aber nur, weil sie so unglaublich anders ist als der Rest des Films. Aber erstmal Tendenz. Ich glaube, wir alle hatten was für den, wir mochten das auch. Das sind die 250 besten Filme der Welt. Welche Tendenz? Fanny und Alexander. Ach ja, Fanny scheiße. Und Alexander. Ja, toll, danke, ich hab's verdrängt. Jo, du. Es gibt nicht die Motivation, es gibt gute und schlechte Filme überall, weil die breite Masse ist nicht unbedingt das Beste. Lemminge! Wir sind jetzt beim zweiten Kubrick-Film angekommen damit. Yay! Welches war denn der erste? Ziemlich anders als andere. Der erste war Shining. Die waren von Kubrick? Ja. Stanley Kubrick. Toller Kerl. Gut, ich habe ihn auch nur einmal geguckt und ich hatte danach so Pipi in der Hose, dass ich dann wegschwimmen konnte. Aber ich war auch noch sehr klein. Der gruselige kleine Mädchen. Wir schweifen vom Film ab. Falscher Film. Ja, okay. Gleicher Kubrick, anderer Film. Ja, Full Metal Jacket. Plot, es fängt please. An, wie ein paar Leute einen neuen Haarschnitt bekommen. Ja, ich muss sagen, ein bisschen kürzer ist als den meisten, das steht. Er ist also Army. Schön zipp. Du hast keine Wahl. Army halt. Ja, nämlich das ist die Army, die Jarheads dort. Die Marines. United States Marine Corps. Marines. Und wie die dort. Also es fängt an mit Schreien und irgendwie die nächsten 15 Minuten ist einfach nur Schreien. Aber ich mochte den Drill Sergeant, denn der war echt der geilste. Rassistische Bigotterie gab es bei ihm nicht. Er fand alle gleich scheiße. Das war auch irgendwie ein. Das war auch eigentlich der Konsultant und nicht ein Schauspieler. Ja, aber was? Ja, das war eigentlich einer, der halt bloß beraten sollte, wie man wirklich ein Drill Sergeant ist, weil das ein Drill Sergeant war. Und dann hat er aber halt das so gut gemacht, dann dachte Kubrick, ja, mach du doch. Wenn das so toll kannst, dann mach du das doch. Hey, ich weiß, es ist gut, wenn ein Regisseur sagen kann, okay, du machst es besser, mach es, wird den Film besser machen. It's so aber visionary, please do it. Ich stehe mir gerade wenig Kubrick vor mir, da steht so, wenn das so toll kennst, dann mach das doch selber. Ich werde das mit Hitchcock besser. auf jeden Fall, ja, man, die Leute, die den neuen Haarschnitt gekriegt haben, gehören alle in das Marine Corps irgendwie und werden von dem Drill Sergeant mal richtig durch die Mangel genommen. Besonders wichtig ist da der so als erstes so Hauptcharakteranzug Anzüglichkeiten hat, Joker, der James. So genannt wird vom Drill Sergeant, einfach bloß, weil der sich nicht einen Witz verkneifen konnte direkt am Anfang und dann natürlich schön zusammengeschissen wurde, weil man weiß, wie Drill Sergeant sind. Hey ja. James, how about shut the fuck up? Bitch! Bitch! Und man muss auch sagen, viele Beleidigungen wurden auch sehr, sehr lange von anderen Leuten zitiert oder verwendet davon, wie auch nicht weiß. Wie groß bist du? Ah, ich wusste nicht, dass man Scheiße so hochstapeln kann. Hm. Und ein anderer, der dort ist, halt deshalb Pyle. Ein Kerl, der irgendwie ein bisschen langsam ist, ein bisschen was doof. Und einfach die Scheiße nicht hinkriegt. Private Paula. Gespielt von Vincent, Nachname unbekannt. Einer Kartoffel. Ja, der sah auch wirklich so irgendwie ein bisschen nicht standardförmig aus. Egal, aber ist halt, dann erste Zeit ist das Drill Camp und dann, was wirklich echt scheiße für den Haufen läuft, die meiste Zeit. Weil Gottverdammt, wenn du nicht mal ordentlich deine Schuhe zu binden kannst, dann hast du versagt im Leben. Ja, ich hab nicht ganz verstanden, wenn er da so partout nicht reingepasst hat, warum sie den nicht weggenommen haben, weil das keinen Sinn hatte. Weil der Film während Vietnam läuft und das heißt, da brauchen die jeden Mann, den sie kriegen können. Ja. Hätte ich so jetzt nicht, also ich glaube, wenn ich damals das gewesen wäre, hätte ich gesagt, so, nee, den kannst du für nichts gebrauchen. Außer er läuft vorne. Warum haben sie ihn nicht zum Pionier gemacht dann? Warte, sind Pioniere nicht die, die versuchen sollen, die Minen zu entschärfen, ohne drauf zu gehen? Meistens ja. Ja, aber es wäre doch auch. Und er war einfach zu dumm, Ansgar. Dumm. Er wäre in die Luft gesprengt worden. Sie hätten die Mine entschärft und sie wären ihn los gewesen. Das Beste aus beiden Welten. Du herzloser Bastard. Nee, ich weiß nicht. Du herzloser Bastard. What the fuck? Egal, Private Paula hat auf jeden Fall so viel Scheiße verzapft, Stück für Stück, dass irgendwann der Drill Sergeant gesagt hat, so, weil ihr mir nicht geholfen habt, ihn zu formen, bestrafe ich euch jedes Mal, wenn er Scheiße baut. Ja. Und dann kam die Szene, in der sie erklären, was du mit einem Handtuch und einem Stück Seife alles machen kannst. Code Red! Ja, aber... dann passiert etwas, was zu ikonisch ist, als dass man das nicht wenigstens gesehen haben sollte, selber ohne zu eingenommen zu sein. Und dann kommt man halt in Vietnam den Krieg selber rein und wie der halt ist und wirklich die dunklen, aber auch die hellen Momente teilweise oder wie es die Menschen formt, die den Krieg kämpfen. Also es ist halt... ja, das ist so zwiegespalten. Die erste Hälfte ist wirklich nur dieses Gedrille und die Story um Private Paula rum, die andere Hälfte ist echt nur so. Du bist quasi, als wärst du mit diesen Kriegsfotografen unterwegs. So, du kriegst das aus erster Hand alles mit. Das sind echt zwei Welten. Zwei Filme eigentlich. Zwei Filme. Gepackt auf 1,5 Stunden? Nee, wie lange war der denn? Nee, länger als 1,5, aber. Der war, glaube ich, fast 2. Ja, fast und nicht, oder? 116, offiziell. Mhm. Ja, fast 2. Also das ist so, okay, Moment, wir haben nicht genug Geld für 2 Filme, aber ich würde gerne 2 machen. Die sind thematisch recht nah beieinander, eigentlich geht's um ein Sozialdrama und um Krieg. Wie packen wir das zusammen? Ist ja fast dasselbe. Mr. Kubrick, Sie sind Mr. Kubrick. Stimmt. Wie ist damit? Ich pack noch einen dritten Film rein, weil ich wollte diesen Spider-Man-Film machen und, nee. Ah, okay. Spider-Man. We need pictures. Geld. We need movies of Spider-Man. Produce them. So, aber das heißt, wir alle haben gesehen, wir alle haben geguckt. Mhm. Wir sind positiv den eingeschaltet, weil auch die schauspielerische Leistung von denen ist richtig gut. Und wirklich, ne, ist krass, wie der Drill Zahn. Ne, drei von 5 Sterne. Ja, aber wo landen dich dann 3 von 5 Sternen bei uns in der Liste? Ich brauche eine Liste. brauche die Liste. Ja, ich weiß, ich muss scrollen. Ich muss scrollen. So, wo packen wir den denn hin? Gebe ich jetzt den, ja, ich hab. Gebe ich jetzt den neuen Scheiß den Charme-Bonus? Sven, oder? Bei dir ist doch sowieso wieder so schlechtester Film aller Zeiten. Natürlich. Ich mochte die Stelle mit dem Elefanten. Jedes ja, Mal. Platz 30. 3 von 5 Sternen. Okay, immer noch besser als Fanny und Alexander. Still a better love story than Twilight. Still a better love story than The Gold Rush. Nee. Nein. Okay. Rein technisch zwischen oh Gott, jetzt kommt. Fuck, wie hieß das Gewehr? Mami. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. So, aber hat denn jeder seinen Platz? Wir haben unsere schöne Liste, wo wir alles einordnen. Es geht da von Wild Tales aus irgendeinem Grund immer noch über Dark Knight bis runter zu Fanny und Alexander, den keiner von uns sich länger als eine Stunde gucken konnte. Das war mutig. Und, fünf Stunden und ich immer noch finde, dass weswegen ihr von der Liste gestrichen werden sollte, aber nein, ist okay. Ja. Er wird gestrichen, sobald wir 251 Filme gesehen haben. Ja, keine Ahnung. Ich fand ihn jetzt ganz witzig eigentlich, aber Fanny und Alexander? Nein! Fummel, du Jacket, du Affe! Meine liebe Frau, checken Sie bitte Ihre Privilegien. Ich komm gleich mal rüber und dann mach ich kaputt, Junge. Nein, glaube ich nicht. Ja, ich denke ja. Aber immerhin habe ich dann noch 4 Stunden Vorsprung. Also, ich lauf zu Fuß. Ja. Dann haben wir noch eine Woche Zeit. Vibe, hast dich entschieden. Ja! Hetz mich nicht! Dann Ladies first, was ist dein Film? Die neue Nummer 12. Die neue Nummer 12, also denkst du, das ist besser als Aliens? Ja. Okay. Ja. Wow. What? Menschen, menschenverachtende Kritik hier. Armer Kubrick. So, dann, Ansgar, wo bist du denn da? Stanley, Bro. Die neue Nummer 8. Die neue Nummer 8, tatsächlich. Du Sohn! Hurra! Oh, aua. Okay. Du musst ja ausgerechnet werden. Sven, wo ist denn dein Punkt? 30, bei mir? Wirklich? Bei mir ist es die neue Nummer 11. Aber neue mich Nummer ankacken, weißt du? Ja, das ist immer so von Sven. Oh, der Mann, das war scheiße und so. Platz 3. Also 11. Von dir. Von mir muss ich echt sagen, da bin ich was tiefer reingekommen. That's what she said. Oh. Oi, oi, oi. Ich möchte nur noch einmal betonen, dass der Knackpunkt eine völlig anspruchsvolle und bildende Einheit ist. Familienunterhaltung. Niveau, Leute. Wir bilden das Kernstück der deutschen Familienunterhaltung, gesponsert von WDR, MDR, Dreisat. Der NPD, der AfD, der SPD, der Linken und der Grünen. Danke. Der neue Platz 17. Neue Platz 17. Deiner war jetzt aber schon durchgerechnet. Meiner. Wie soll das bei euren höheren Plätzen so tief sein? Ja, das frag ich dich dann, ja. Bloß halt Toy Story 3 mit den Elementen, wie es gemacht hat, ist immer noch besser. Das heißt, unsere Wertung. Oh, ist mal was glatt auf. 5. Unser neuer Platz 12 tatsächlich. Wir hatten da recht gehabt. Ich hatte recht. Sie ist so klug. K-L-U-K. Sie ist so klug. Go dear. Okay. It's your birthday. Get wrecked, bitch. Aber dann brauchen wir auch einen neuen Film. Ja, ich würfel, Mami. Ich will würfeln. Ja, du hast schon die letzten 3 Male gewürfelt. Das ist egal. Ich war das letzte Mal gar nicht dabei, du Affe. Doch, war ich bis 2,50. Ich war nicht dabei. Ich habe ewig nicht gewürfelt. Ich will würfeln. Ich habe gewürfelt. Ich habe 128. Ich habe nur 20. 128. Wir nehmen Svens. Warum? Ich hab zuerst geschrien. Warte, 1 bis 3, der, 4 bis 6, Sven. Alter. Das war 128. Ja. Alter, wir können Krieg der Sterne gucken. Ich hab keinen Bock mehr, ich bin raus aus diesem Podcast, ey. Was? Ja, meine 20 wäre Krieg der Sterne gewesen. Ja, jetzt lebst du mit 128. Jetzt hast du Pech gehabt. Was ist das denn für ein Hurensohn-Film? Ein Ikiro, einmal wirklich leben. Wir haben die neue Nummer 31, Leute. Confirmed. Alter. Die Stelle mit dem Elefanten. Ich flüge hier durch den Podcast wie ein Trecker. Es ist ein 1952er Film mit einem Kerl auf einer Schaukel. Brem, brem, Motherfucker. Können wir nicht doch. Nein. Der Trecker ist schon losgefahren. Du musst den Film ja nicht sehen. Du musst den Film ja nicht sehen. Der Trecker ist schon losgefahren. Warum Kira Kurosawa? War das nicht irgendwie so ein guter? Ich dachte, die Dinosaurier sind ausgestorben. Ist gestorben. Wann? Also werden wir sehen, ob wir wirklich leben im nächsten Mal. Also nächste Woche. Ikiro. Einmal wirklich leben. Ich glaube, er wird sich erhängen. An der Schaukel? Ja, das sieht so dunkel aus, der wird sich wahrscheinlich erhängen. Also erst wird er irgendwie sitzen, so traurig, und am Ende des Films wird er hängen, so traurig, und das wird so wippen wie auf der Schaukel. Juhu. Dann nehmen sie ihn ab und werden zu seinem Gedenken dort eine Schaukel. Nein, der bleibt da einfach hängen und die Kinder hängen sich einfach an ihn drin. Hallo, ein bisschen mehr Respekt, gestorben, 6. September 1998. Oder er sitzt auf der Schaukel und Hiroshima passiert. Hast du gerade wirklich das Wort Respekt in den Mund genommen, Sven? Ein bisschen mehr. Sven, der vieles in den Mund. I-S-P-E-C-T. Don't know what it means. Ja, so ungefähr. Wollen wir dann Tschüss sagen, bevor das hier eskaliert? Warte, lass mich raten. Krakel Comics, immer noch nichts, du willst keine verlinkt werden. DR Likes Trains auf YouTube und neue Videos? Ja? Als ob ich Zeit dafür hätte, nein! Tja. Ich hab auf der PS4 einmal gestreamt, Pflanzen gegen Zombies. Ich hab dir gesagt, langweiligster Stream aller Zeiten. Bioshock spielen. Deine Mama ist langweilig, hä? Ich hab dir gesagt, lass deine Kinder Bioshock spielen, das wird der Hit auf YouTube. Die können nicht mal den Controller vernünftig in der Hand halten. Ja, deshalb. Deshalb wird das so lustig. Gibt es Easy bei Bioshock? Ich glaube sogar schon, ja. Ja. Jetzt nicht mehr! 2 Tage! Okay, das neue Doom-Spiel. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Schaltet auch nächstes Mal ein, wenn mir endlich wieder eingefallen ist, wie viel der Podcast das mittlerweile ist. Es war 34. Sag ich doch. Und, ciao. Tschüss.